Toast und Kaffee sind mein Frühstücksbuffet. Der Blick zum Ohr, ja, der hetzt mich nur. Jetzt muss ich los, leg die Zeitung in den Schoß. Die Hatz ist groß, ab zum Bus, schneller Gang. Ja, der Weg ist lang, das Ziel reizt mich nicht, ist nur die tägliche Pflicht. Ein graues Haus und ich bin die Maus. Ich trete ein in meinen Heim und bewahr den guten Schein. Yo. I drink slow, I eat slow, I walk slow, bin Bürokrat und mein Leben ist ganz schön. In meinem Job bin ich sehr genau und gewissenhaft. Hab's nur so weit geschafft. Hab noch nie ein Dokument verschludert und verpennt. Nein, ich bin gut in meinem Job und ich nutze meinen Kopf. Oh, ich hasse Krickeln und Papiere einzuwickeln. Jedes Formular bei mir auf einem Altar. Und mein Lineal ist im hohen Massakral. So halt ich's aus in diesem öden grauen Haus. I work slow, I write slow, I read. Mir macht's schon Spaß, meine Kunden zu verwunden. Anders haben sie's nicht verdient, denn sie vergessen dies und das. Ja, das wurmt mich ungemein und dann werde ich zum Schwein. Ich werd auch fies, dreh nur rum den Spieß. Es braucht doch Ordnung und die hält keiner ein. Dreh mir das Wort um, sowas find ich nicht fein. Es gibt die Regel und wer sie bricht, der ist ein Pflegel. Der fliegt raus aus diesem schönen grauen Haus. I think slow.